Ben Şişen. Guten Tag, my name is Ustoları. Ich bin Arztin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, klar. Ja, würde ich Ihre persönliche Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Richard Huber. Richard Huber. Könnten Sie bitte Nachnamen, Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Huber. Okay. Herr Huber, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 62. 62. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Am 18.07.60. Okay. Gut. Wie viel wiegen Sie? Ja, so 94 Kilo wiege ich. Okay. Wie groß sind Sie denn? 1,78 Meter. Okay, 78. Ja. Herr Huber, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden haben Sie denn? Ja, also ich bin gerade eben, also es ist jetzt Vormittag, müssen wir uns vorstellen, ja. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden und war mit meinen Freunden auf einer Fahrradtour und da ist mir mit einmal so schlecht geworden und ich wurde ganz zitterig und ganz unruhig und Herzklopfen, ich konnte nicht mehr richtig gucken und mir war wirklich ganz flau und dann haben die Freunde mir geholfen und haben mich abgeholt mit dem Auto, haben ihre Freunde angerufen wieder und dann haben die mich hierher gebracht. Und jetzt geht es mir ein bisschen besser. Die Schwester in der Ambulanz hat mir ein Glas Cola gegeben. Jetzt geht es mir ein kleines bisschen besser. Okay, ja. Sie haben gut gemacht, zu uns zu kommen. Herr Huber, haben Sie solche Beschwerden schon einmal erlebt? Nee, also in dieser Form jetzt noch nicht, nein. Erstmal, okay. Waren Sie bewusstlos oder? Nee, bewusstlos war ich nicht, aber ich habe mich so ganz unsicher gefühlt und habe geschwitzt und das Herz hat geklopft. Also es war ein ganz unangenehmer Zustand. Okay, ich kann verstehen. Wie lange hat es gedauert ungefähr? Ja, also eigentlich so schwach war ich, bis ich hierher gekommen bin. Okay. Haben Sie solche Beschwerden momentan? Nein, jetzt nachdem ich die Cola bekommen habe von der Schwester, geht es mir ein bisschen besser. Nach dem Color, okay. Bei dem Unfall Das haben war Sie. kein Unfall. Okay. Ich hatte keinen Unfall. Mir Kein ist nur Unfall. so beim Fahrradfahren schlecht geworden. Sie haben nicht aufgefallen oder Ich bin nicht wegen. gefallen. Nein, nein. Okay. Ja. Herr Huber, momentan auch, ich würde gerne wissen, haben Sie Schwindelgefühl oder Schwindlig, war Ihnen Jetzt, Schwindel? wenn ich jetzt hier sitze, ist mir nicht schwindelig, nein. Nein. Aber beim Aufstehen? Ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ja. Okay. Jetzt, Herr Huber, möchte ich Ihre Vitalparameter überprüfen. Und auch Ihre Blutzucker möchte ich messen. Dann werde ich unsere Gespräch weitergehen. Okay? Okay. Okay, ja. Dann vielleicht Ihre Blutzucker ist normal und Ihre Vitalparameter ist Nee, Blutzucker ist unten. unten. Nach dem Cola, oder? Ja, jetzt nach der Gula ist er besser, aber also der war eben unten. Ne? Okay. Im Krankenwagen gemessen, Ihre Vitalparameter und Blutzucker? Nee, ich bin nicht mit dem Krankenwagen gekommen. Ich bin mit Freunden, die Freunde haben mich gebracht. Okay. Ja, haben Sie Luftnot oder? Luftnot? Nö, das habe ich nicht. Okay. Also, haben Sie Fieber in letzter Zeit Fieber bemerkt? Nein. Kein. Oder Nachtschweiß? Nein, die Nachts, normal schwitze ich nachts nicht. Nee, das okay. War nur eben vorhin kurz, dass ich so einen Schweißausbruch hatte. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ganz gut, ja. Ganz gut, okay. Haben Sie in letzter Zeit an Gewicht verloren oder zugenommen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Wie ernähren Sie sich? Bitte? Wie ernähren Sie sich? Naja, also normalerweise, ja. Ja, also eigentlich normal. Heute Morgen habe ich nicht so gut gefrühstückt. Und ja, also ich weiß jetzt seit 9 Monaten, dass ich Diabetes habe. Und habe eigentlich jetzt ganz lange immer nur Metformin genommen und seit 6 Wochen. Bin ich aber auf Insulin eingestellt. Okay. 6 Wochen. Wissen Sie die Dosierung, Insulindosierung? Na, ich weiß nur, dass das irgendwie insgesamt 14 Einheiten sind, die ich nehmen soll. 14. Okay. Wann haben Sie zuletzt Insulin eingespritzt? Heute Morgen. Aber dann war ich ein bisschen spät dran, deswegen habe ich nicht so gut gefrühstückt heute. Okay. Ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Naja, in meinem Alter hat man schon Probleme mit Wasserlassen, aber also nicht besonders. Ich muss nachts wohl auch mal auf die Toilette, aber nicht so schlimm. Und im Stuhlgang normalerweise keine Probleme, nein. Okay, keine Probleme. Dann, wie ist Ihr Schlaf? Ja, schlafen tue ich nicht so wahnsinnig gut. Vor allen Dingen so Einschlafprobleme habe ich. Okay. An Erkrankungen leiden Sie an Diabetes mellitus? Ja, genau. Sie haben erst Metformin eingenommen, dann aber genau. Nehmen Sie auch Insulin. Genau. Okay. Und sonst haben Sie weitere Vorerkrankungen? Ja, also seit 9 Jahren weiß man, dass ich erhöhte Cholesterinwerte habe. 9 Jahre. Dann nehme ich Simvastatin ein. Simvastatin, okay. Wissen Sie Dosierung? Nein, ich weiß nur, dass ich da abends eine Tablette nehme. Okay, nur abends. Okay. Wurden Sie bisher operiert? Nee, eine Operation hatte ich noch nie. Gut, Gott sei Dank. Okay. Und nehmen Sie noch weitere Medikamente bei Bedarf oder regelmäßig? Das Metformin, das Insulin, und Insulin. Das Simvastatin. Ja, und zurzeit muss ich noch so eine Canesten-Creme anwenden. Und zwar habe ich in der linken Achselhöhle einen Pilzbefall. Das ist ganz gerötet und ein bisschen unangenehm und da soll ich diese Canestensalbe drauf tun. Okay. Canestin. Seit wann nehmen Sie Canestin? Ja, das habe ich seit 2 Wochen erst. That's my okay. Ja, was machen Sie beruflich, Herr Huber? Ja, ich bin in Altersteilzeit. Ich muss also nicht mehr die volle Stundenzahl arbeiten. Ich arbeite, ich bin angestellt im Sozialamt. Sozialamt. Mhm. Mhm. Okay. Aber Sie arbeiten nicht Vollzeit. Nein, ich muss nicht mehr Vollzeit arbeiten, ne? Ich bin Altersteilzeit. Mhm. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet. Verwitwet, okay. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder, aber die sind alle aus dem Haus. Okay. Sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, ja. Ja. Okay, Gott sei Dank. Können Sie Sport treiben? Ja, also wegen ich würde mal sagen, über Spazieren gehen und Fahrradfahren hinaus mache ich nicht viel Sport, nein. Fahrrad, okay. Haben Sie Allergie? Nicht. Doch, ja. Was ich nicht gut haben kann, ist braunes Pflaster. Da kriege ich so juckende Hautstellen davon. Okay. Oder leiden Sie auch an Unverträglichkeit? Sie meinen, was Essen angeht? Ja, ja. Nee, da kann ich eigentlich, so viel ich weiß, alles vertragen. Hm? Okay, Gott sei Dank. Okay. Und ich habe auch noch einige Fragen über Ihre Lebensgewohnheit. Brauchen Sie? Ja, also nicht mehr so viel wie früher, ne? Also früher habe ich so fast eine Schachtel am Tag geraucht, aber jetzt rauche ich nur noch so 5-6 Zigaretten am Tag. 5-6, okay. Wie lange haben Sie 30 Zigaretten geraucht? Sie waren Zigaretten geraucht ungefähr davor? Naja, so für 20 Jahre bestimmt. Von 20 bis 60 würde ich sagen. Mhm. Also 40 Jahre. 70 habe ich. 40. Ich bin erst 62. 40. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol kann man das nicht nennen. Ich trinke 1-2 Flaschen Bier am Tag. 1-2 Flaschen, okay. Mhm. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Ich? Mit Drogen? Nein. Also mit den Drogen? Nicht. Nein, nein, nein. Okay. Und Herr Huber, leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Mutter, die lebt noch, die ist aber ja nun auch schon sehr hoch betagt. Die ist im Pflegeheim und aktuell ist die aber auch im Krankenhaus. Die hat so ein Druckgeschwür am Rücken. Und aber normalerweise ist die in einem Pflegeheim. Mhm. Okay. Und mein Vater lebt nicht mehr, der ist aber auch alt geworden. Der ist 85 Jahre alt geworden und dann hatte der Blasenkrebs und daran ist er dann gestorben. Blasen, 85 Jahre. Mit 85, ja. Mhm. Okay. Und haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Huber? Sie meinen gegen Corona? Ja, gegen Corona auch. Gegen Corona habe ich 3 Impfungen bekommen und sonst glaube ich eigentlich auch alles, was man so normalerweise hat, habe ich bekommen, ja. Okay. Okay, Herr Huber, haben Sie noch weitere aktuelle Beschwerden? Haben Sie schon alles gesagt? Ich meine, ich habe Ihnen ja schon viel erzählt. Also mir fällt jetzt nichts weiter ein, was ich noch nicht gesagt habe. Aber ich bin ja froh, dass es mir jetzt ein klein wenig besser geht. Aber das war schon ein bisschen unheimlich gerade, ja. Herr Huber, ich verstehe Ihre Sorge, aber ja, Sie sind jetzt besser. Und ja, Untersuchungen und ja, dann nach alle Ergebnisse werde ich auch eine entsprechende Therapie Ihnen durchführen. Ja, und werde ich auch über Ihre Beschwerde erzählen. Okay. Ich brauche nur einige Minuten. Okay. Erst kontrolliere ich wieder Ihre Blutzucker und Vitalparameter. Und vielleicht werde ich Ihnen eine Infusionstherapie durchführen, aber gleichzeitig auch noch weitere Untersuchungen Okay. durchführen. Okay. Okay. Gut, dann warte ich auf Sie, ja? Okay, ja. Hypoglykämie, das ist meine Verdachtsdiagnose. Nochmal, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Hypoglykämie. Ja. Wegen der Insulindosis oder ja. Ja, logisch, Okay. klar. Ja. Ich habe Hat noch einige jemand? Fragen. Ja, oh, Sie haben einige Fragen. Ja, dann mal los. Ja. Ja, ben diese Beschwerden aufgetreten, geschieht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel ein enge Gefühl in der Brust. Ach so, nein, das war nicht, nein, das habe ich nicht bemerkt. Übrigens, da muss man sagen, als diese Beschwerden aufgetreten sind. Ja, also, ja, wie kann man das erklären? Ja, also rückwärts gewandt, als etwas passiert ist. Und wenn ich über die Zukunft spreche, kann ich sagen, wenn es morgen regnet oder wenn weitere Beschwerden auftreten, melden Sie sich bitte. Ja, dann sagt man wenn. Aber das ist nicht wie im Englischen. Im Englischen sagt man, when you had this pain und so und dann, ne? Aber im Deutschen sagt man dann als die Beschwerden aufgetreten sind, als die Beschwerden aufgetreten sind, war da noch was anderes, ne? Genau. Sonst noch weitere Fragen? Sie hatten noch mehr, ne? Ich habe keine. Nicht weiter. Okay. Hat jemand Haben anderes noch eine? wir haben noch Kollegen Fragen? Keine. Bitte. Nein, gut. Okay. Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde ihn vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, natürlich. Ja. Es handelt sich um Richard Huber. Er ist 62 Jahre alt. 94 Kilogramm schwer, 1,78 Meter groß. Er wurde mit seinen Freunden zu uns gebracht. Er habe eine Episode von unsicher Gefühl, Tachykardie und Schweißausbrüche. Er hat solche Beschwerden zuerst mal erlebt Zum und ersten Mal, ja. erst mal erlebt und Zum ersten Mal, ja. zuerst mal erlebt und nach der Einnahme von Süßigkeit fühle er sich besser. Ja, auch beim sportlichen Tätigkeit hatte er diese Beschwerde. Beim Aufstehen klagt er auch Schwindelgefühl. Ja, und ich habe seine Blutzucker gemessen. Es war nicht im Normbereich. Und deswegen ja, werde ich einen Zugang legen und dann Infusionstherapie durchführen. Gleichzeitig werde ich auch unsere Anamnese-Gespräch weiter gegangen. Ja, und Richard Huber leide seit 9 Monaten an Diabetes mellitus Typ 2. Ja, deswegen nehme er Insulineinspritzung. Und heute Morgen nach der Einnahme von Insulin hat er so, diese Beschwerde und er erzählt, dass er heute Morgen wenig Frühstück gehabt habe, gegessen habe. Ja, und die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Einschlafstörungen. Ja, sonst leidet er auch seit 9 Jahren an Hyperkolesterinämie. Deswegen nehme Ersimastetin ein, nur einmal abend, aber die Dosierung ist nicht erinnerlich. Wegen einer Pilzinfektion trage er auf seit 2 Wochen Canastin-Creme. Auf. Wo hatte die, was war das für eine Infektion? Pilzinfektion, Pilz. Eine Pilzinfektion. Wo ist die? Im linken axillären Bereich. Ja, genau, okay. Ja, dann, ja, okay. Okay. Ja, und sein Mutter in der Familienanamnese fanden sich Dekubitis mutterlicherseits. Aber sein Vater ist mit 85 gestorben. Er hat an Blasenkarzinom gelitten. Ja, er habe auch Braunpflasterallergie, die sich durch Exanthem äußere. Er rauche ungefähr 5 oder 6 Zigaretten täglich, aber davor ungefähr seit 40 Jahren habe er ungefähr 20 Zigaretten geraucht. Und ja, er trinke ungefähr 1 oder 2 Flaschen Bier täglich. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Er ist Angestellter bei einem Sozialamt und verwitwet. Er habe 3 Kinder. Ja, und aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Hypoglykämie aus. Als wegen der Insulindosis. Er nehme ungefähr seit 6 Wochen Insulin. Spitzung. Und vielleicht in Diabetes mellitus ist mit dem Insulin nicht gut eingestellt. Aber ja, als Differentialdiagnose käme auch Insulinoma und auch weitere Insulinoma. Insulinoma, oder? Ich verstehe das Wort nicht. Insulinoma, das ist okay, eine... ich kenne das nicht. Okay, ich muss das nachgucken. Okay, ja. Insulinoma, und auch hormonelle Erkrankungen in Betracht. Okay. Ja, weitere hormonelle Erkrankungen in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose abzuklären, würde ich die folgende Maßnahmen durchführen. Erst werde ich körperliche Untersuchungen, eine Inspektion erst durchführen. Worauf achten Sie da besonders? Besonders blasse Haut und feuchte Haut. Auch Hände zittern ist wichtig. Das ist ein Zeichen von Hypoglykämie auch. Können wir Vitalparameter auch messen? Wir werden auch Vitalparameter messen. Eine Tachykardie und auch Blutdruck müssen wir messen. Ja, genau. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Und dann werde ich Blut nehmen, Blut abnehmen. Blut abnehmen? Laboruntersuchungen würde ich Blutbild, Blutsenkung, Blutbild, Blutzucker Werte und auch HbA1c und auch C-Peptid durchführen, gegebenenfalls auch eine Hungerversuchtest beim einen Insulin so bestätigen ist wichtig. Ich werde abdominal Ultraschall durchführen. Um vielleicht einen Tumorerkrankungen anzusehen. Vielleicht auch. Gegebenenfalls brauche ich einen CT-Abdomen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, dann würde ich die folgenden Maßnahmen durchführen. Wiedereinstellung, Anpassung von Insulindosis und Blutzucker-Tagesprofil. Werde ich kontrollieren. Ich werde wieder die Dosierung von Insulin einstellen nach der Blutzucker-Tagesprofil. Und auch ich empfehle einige Lebensgewohnheitsveränderung, zum Beispiel kleine und häufige Mahlzeiten. Besonders Vermeidung von sportlichen Aktivitäten, aber das heißt starke sportliche Aktivitäten. Vielleicht. Was ist denn das Hauptproblem bei diesem Patienten heute gewesen? Hauptproblem ist die Dosis von Insulin ist muss gut eingestellt werden und auch ist er adipos vielleicht ja. Das ist Was war denn sein Problem heute Morgen? Heute Morgen eine hypoglykämischer Schock. Er hat wenig beim Frühstück gegessen. Genau, das ist das Problem. Das stimmt nicht zusammen. Ja, also das Insulin, die Insulindosis passte nicht zu seinem Frühstück. Ja. Ja, er hat die Insulindosis genommen, wie immer, wie man ihm das gesagt hat, aber er hat halt viel weniger gefrühstückt. So, ja. Und das, Was erkennen wir denn daraus? Was ist denn bei den Patienten offensichtlich erforderlich? Ja, wir müssen eine Ernährungsplan empfehlen, eine Patientenempfehlung, Ernährungsplan. Ja, aber noch was im Zusammenhang mit dieser Diabeteserkrankung. Der ist ja noch nicht lange auf Insulin eingestellt. Er ist doch offensichtlich nicht hinreichend aufgeklärt über die Zusammenhänge zwischen der Wirkung vom Insulin und der Ernährung. Ja? Das heißt, man muss diesen Patienten muss man nochmal schulen im Umgang mit seiner Diabeteserkrankung und mit der Insulindosis. Ne? Ja. Genau. Mhm. Okay, gut. Dann wollen wir mal gucken, ob es dem Patienten nachher dauerhaft besser geht. Und halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Ihren weiteren Untersuchungen rausgekommen ist. Jetzt geht es ihm ja schon ein bisschen besser. Dann schauen wir mal. Ja, okay, gut. Okay. Ja. Tatsächlich haben die Prüfer bei diesem Fall noch wohl sehr intensiv nachgefragt nach den beiden Diabetesformen. Da wurde wohl also hochintensiv nachgefragt, was eigentlich ja nicht verwunderlich ist, weil das so eine Geschichte ist, die natürlich ja so sehr häufig ist. Ne? Ja. Dass die also Diabetes ist extrem weit verbreitet in Deutschland und da müssen natürlich alle Kollegen irgendwie fit sein in den fachlichen Kenntnissen. Und also da haben die wohl viel nachgefragt. Und was war das noch? Ja, wie nennen wir das denn, wenn jemand, oder wie formulieren wir das, wenn jemand Insulin spritzt? Wir sagen ja nicht Spritzung. Okay. Können Sie bitte? Ja, wie nennen wir das? Wir sagen, also Sie haben formuliert, ja. Insulinspritzung. Das stimmt natürlich nicht. Einspritzung von Insulin, oder? Nein, Injektion, wenn Sie mit Kollegen sprechen, ne? Oder wenn Sie mit einem Patienten sprechen, haben Sie sich Insulin gespritzt oder so, ne? Oder eine, ja. Ja, eigentlich fragt man, wie oft spritzen Sie sich Insulin oder wissen Sie, welche Dosierung Sie sich regelmäßig spritzen? Haben Sie ein Schema? Ne? Die meisten Leute haben ja einen Plan. Und okay. Also das war die Geschichte. Dann ist mir eine Sache sprachlich noch aufgefallen, weil das wirklich also auch entscheidend ist. Sie haben gesagt, er ist mit Freunden gebracht worden. Er ist natürlich von Freunden gebracht worden. Er wurde. Ja? Oder er wurde mit, oder eher, er wurde von Freunden gebracht und nicht mit Freunden. Ja? Mit Freunden würde ja bedeuten, die sind alle mitgekommen. Ja? Ja? Aber seine Freunde haben ihn ja ins Krankenhaus gebracht. Er wurde also von Freunden in die Klinik gebracht. Ne? Mhm. Okay. Was mich gewundert hat, dass Sie nicht gleich am Anfang, als er seine Symptome geschildert hat, dass Sie nicht gefragt haben, ist bei Ihnen Diabetes bekannt? Mhm. Das wäre eigentlich ja doch relativ naheliegend gewesen, oder? Ja. Alle Symptome eigentlich seit eine Hypoglykämie-Symptome. Ich habe diese, ich möchte diese Frage stellen, aber ja. Ja, aber das wäre irgendwie doch gut gewesen, ne? Wenn Sie das ein bisschen früher gebracht hätten. Und Sie haben ja eigentlich gewartet, bis er das selber gesagt hat, ne? Und ich denke mal, wenn man sowas geschildert bekommt, dass man dann eigentlich sagt, hallo, ist bei Ihnen Diabetes bekannt, ne? Dass man, Sie wussten ja eigentlich gleich, was los ist. das ist ja so eine typische Symptomatik, ja. Da kann man ja eigentlich nicht dran vorbei. Und ja, sie wussten wahrscheinlich, was weiß ich, nach 2,5 Minuten, was mit dem Patienten los ist. Aber sie haben halt da nicht weitergefragt. Ja, ne? Ja. Ja, okay. Okay. Okay. Gut, sonst habe ich aber nichts. Okay. Dankeschön.